Ein Beitrag von Winfried Streter. Frau Rutschke, was hat die Faszination dieses Rudi Dutschke ausgemacht? Der war ja jemand, der aus der DDR kam, der eigentlich aus kleinbürgerlichen Verhältnissen kam und damit eher eine Ausnahmeerscheinung. Wieso war der so faszinierend für die Studenten? Ganz anders, als er dargestellt wurde oder auch teilweise in seinen militanten Phrasen, die man also auf die Länge gesehen, würde ich schon als SDSlerin sagen, nicht verstehen konnte. Er hatte ja nicht ein wirkliches Projekt oder eine Idee. Er hatte ungeheures Charisma für mein Gefühl. Also ich kannte ihn natürlich so ein bisschen aus dem SDS und an der Seite seines Gretchens immer, was ja auch sehr interessant ist, dass er ganz anders, als es dargestellt wurde, genau in dieser Zeit heiratet und ein Kind in die Welt setzte. Das passt ja auch nicht so ganz zum Dutschke-Bild. Er hatte das Charisma eines unschuldigen, integren, aufrichtigen Menschen, auch wenn man, wie gesagt, nicht verstand, was er meint. Ich halte ihn auch nicht für einen wirklichen Theoretiker oder Intellektuellen. Das haben damals auch schon viele so gesehen und ich habe es damals auch gesehen. Also im SDS war man ja fürchterlich trainiert auf eine hochgestochene Theoriesprache und die sprach er wohl, die sprach er wohl, aber es machte keinen Sinn und Verstand. Und er strahlte diesen Aufbruch aus, dieses unschuldig vertrauenswürdige Charismatische. Der Dahrendorf hat das neulich auch nochmal in einem Artikel, der hat mal ein langes Gespräch mit ihm in Freiburg geführt, ich glaube, er war damals FDP, und hat ihm auch gesagt, also was er meinte, was er sagte, wusste man nicht wirklich, aber das Zeugnis, pardon, dass er ein Integrer und niemals, wie spätere Mythen das haben wollten, dass er als Studentenführer, das Wort passt überhaupt nicht dazu. Es gab überhaupt gar keine Führer in dem Sinne. Das war sozusagen ein Klischee, das man da aufgebaut hat. Er wirkte auch im Fernsehen wunderbar. Deswegen wurde er von evangelischen Kirchengemeinden, vom RCDS, wie wir eben von Radunski gehört haben, eingeladen. Sie alle liebten Dutschke, weil man Vertrauen zu ihm haben konnte. Und er verkörperte einfach diesen Aufbruch. Und das war eigentlich eine Leerstelle. Herr Kadritzky, war Ihr Dutschke-Bild? Eigentlich ganz ähnlich. Ich möchte dazu fügen, Dutschke war auch persönlich ein sehr, sehr freundlicher Mensch. Mit jedem, den er sprach, hat er das Gefühl vermittelt, er hört jetzt zu und es ist ihm wichtig, was gesagt wird und er verarbeitet es auch. Das heißt also, auch im persönlichen Umgang hat er überhaupt keine Distanz und das Wort Führer wäre ihm absolut peinlich gewesen, weswegen ich es jetzt auch ein bisschen ironisch finde, dass eine Straße nach ihm benannt werden soll. Ich glaube, er würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er diese Art von dezenten Personenkult erleben würde. Aber offenbar hat ja Rudi Dutschke ein bestimmtes Lebensgefühl, einem bestimmten Lebensgefühl auch entsprochen, was er verkörperte. Wir haben unsere Landeskorrespondenten und Landeskorrespondentinnen gebeten, einmal in ihren Regionen nach 68er-Aktivisten zu suchen und sie zu fragen, wie sie diese Zeit erlebt haben und in welcher Weise sie beteiligt waren. Die Aussagen dieser Zeitzeugen werden wir in dieser Sendung immer wieder einspielen. Und wir wollten zunächst etwas erfahren über dieses Lebensgefühl der jungen Leute damals. Und wir sind an Kurt Holl geraten. Kurt Holl war seinerzeit Student in Köln und dort Führungskader des SDS. Er beschreibt das, was seinesgleichen damals motivierte, so. Was wir los